Hello, Vinita Mahajani here. Der berühmte Heilige, die große Seele aus dem indischen Staat Maharashtra, der geistige Lehrer Samarth Ramdas, wurde im Jahr 1608 in einem kleinen Dorf mit Namen Ambegaon geboren. Seine Eltern gaben ihrem Sohn den Namen Narayan. Als Narayan 7 Jahre alt wurde, starb sein Vater. Die finanzielle Lage der Familie war jedoch gar nicht so schlecht. Ein eigenes Haus, Ackerbau, ein Stück Land, eine liebe Mutter, einen barmherzigen Bruder, alles hatte Narayan. Alle erwarteten, dass Narayan ein natürliches, normales Familienleben führen würde. Als Narayan 12 Jahre alt wurde, dachte seine Familie, dass er gemäß der damaligen Sitte heiraten sollte. Die Zukunft, die Narayan erwartete, war jedoch alles andere als gewöhnlich. Als Narayan auf dem Traualtar stand, blitzte plötzlich ein erleuchtender Gedanke in seinem Gemüt auf. Er erkannte, dass Ehe und Familie nicht seine Sache sei und dass der Zweck seiner Existenz jenseits des gewöhnlichen Lebens lag. Narayan wollte den eigentlichen Sinn des Lebens suchen, die Wahrheit enthüllen, den Ursprung erreichen. So lief er den Fluss entlang und gelangte zu einem Rama-Tempel. Danach suchte er einen einsamen Ort in der Nähe des Dorfes Takali auf. Unter einem Baum und in der Gesellschaft der Natur verbrachte Narayan 12 lange Jahre. Lebte asketisch in der Einsamkeit, meditierte tagelang. Er machte Reisen durch ganz Indien, las und lernte die Veden, Upanishaden, Ramayana, Mahabharat und Puranas. Er gab Diskurse über Lebensphilosophie, zeigte den verwirrten und verzweifelten Menschen einen friedlichen Lebensweg. Die Menschen waren fasziniert von seiner Lehre. Diese Lehre beeinflusste viele Menschen und es sammelten sich viele Anhänger um ihn. 12 Jahre Kindheit, 12 Jahre Meditation und spirituelles Selbststudium in der Einsamkeit. Danach 12 Jahre Reisen durch ganz Indien und Besuche seiner heiligen Städte. So verbrachte Ramdas 36 Jahre seines Lebens und dann erreichte er das Ufer des Flusses Krishna. Ramdas ließ an mehreren Orten in Maharashtra Hanuman-Tempel bauen. Er gründete auch über 1000 Ashrams. Die Oberhäupter der Ashrams wurden die Nachfolger von Ramdas. Er ließ seine Lehre durch seine Anhänger in alle Richtungen verbreiten. Narayan war ein Verehrer von Rama. Er wurde nun als Samarth Ramdas, der mächtige Verehrer von Ramas, bekannt. In der Stadt Zafal ließ er einen Rama-Tempel bauen, hielt Diskurse und zeigte vielen Menschen den rechten Lebensweg. Am Anfang beleidigten ihn die Spießbürger, aber seine kluge Rede, seine Weisheit, sein Sprachstil und seine Kenntnisse aller Lebensbereiche, seine allumfassende Lehre sowie sein barmherziges, selbstloses Auftreten faszinierte und beeinflusste die Menschen in seiner Umgebung immer mehr. Ramdas schrieb wertvolle und sehr nützliche Bücher in Versform. Seine Sprache ist klar, einfach und aufrichtig. Seine Lehre ist praktisch und rational. Er schrieb, ich bin auf der Suche nach der Gottheit. Ich musste jene verlassen, die ich die meinigen nannte, und mich schließlich ganz Gott zu widmen. Ramdas gab jedoch den normalen verheirateten Menschen den Rat. Wenn ihr bereits eine Familie, Frau und Kinder habt, müsst ihr die Verantwortung dafür tragen, eure Pflicht erfüllen und euch um sie kümmern. Es wäre töricht, wenn ihr eure Familie obdachlos machen würdet. Zuerst erfüllt eure Pflicht gegenüber eurer Familie, dann widmet euch Gott. Er schrieb weiter, verdient so viel Geld, dass es zum Leben reicht. Dann könnt ihr euch Rama widmen. Er schenkt euch die Kraft, das Samsara Sagar, das heißt das Meer der Schwierigkeiten und des jammervollen Lebens zu überqueren und ewige Freude zu gewinnen. König Shivaji bat Ramdas, dass er die Burg Sajjangar zu seinem Sitz machen sollte. Im Jahr 1681 verließ die große Seele aus Maharashtra den Körper und begab sich in die jenseitige Welt. Seine Marathi-Verse wurden unsterblich und bezaubern seine Leser bis heute. Ich habe 205 Marathi-Verse von Samartha Ramdas auf Deutsch übersetzt. Nun hören Sie einige Verse. Das Buch heißt Geistesverse. Meide Sünde, schlimme Absichten. Halt Abstand von Drang der Gefühle. Die sind der Weg zum Untergang. Lass Wut, die dich zur Qual führt. Lass Laster, das dich nur verführt. Lass Begierde und auch Ehrgeiz. Hass Arglist und auch Trug. Sei deiner Seele Mut erfüllt. Lass sie dulden böses Wort. Sprich dürftig, sei gut. Bring den Seelen Frieden und Glut. Wer ist zufrieden in der Welt? Mein Geist, bedenke dies erst. Deine Taten, gute oder schlechte, fallen auf dich doch zurück. Fallen auf dich doch zurück.